Bayern 2 Radiotexte. Mit Judith Heidkamp und diesem ersten Satz, der zu so etwas wie einem Literaturdenkmal geworden ist. Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Ein Satz, den einer im Gespräch so einwirft. Das berühmte Aber am Anfang, das so viele unserer Einwürfe in der gesprochenen Sprache einleitet. Da stimmt irgendwas nicht oder zumindest ist auch das Gegenteil wahr. Dann im Perfekt natürlich dem alltagstauglichen Vergangenheitstempus. Und wer Jakob war und was er mit Gleisen zu tun hatte, das ist dem, der spricht und dem, der zuhört, natürlich klar. Vieles, was so gesagt wird, wird gesammelt in diesem Buch. Nicht nur aus literarischen Gründen, sondern auch, weil wir da ständig bei einem Spitzel mithören und mitdenken. Bei der Stasi genau genommen. Beim Original und bei der Stasi. Man kann mitlesen, wie es wohl gemeint gewesen ist und wie es wohl verstanden wurde von den verschiedenen Beteiligten. Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Das ist der viel zitierte erste Satz von Uwe Jonssons Roman »Mutmaßungen über Jakob« von 1959. Ein Buch, das Jens Reich ein verhindertes Schicksalsbuch der DDR genannt hat. Ein Buch, das 2 Jahre vor Mauerbau und 30 Jahre vor Mauerfall erschien und in dem alles schon drin stand, wie Monika Maron nach dem Mauerfall geschrieben hat, was die verhinderten Leser und Leserinnen dann jahrzehntelang, Zitat, bis zum Irrewerden beschäftigte. In der DDR konnte es nicht erscheinen. Es erschien im Westen bei Surkamp. Damals verließ auch der Autor die DDR. Es war ja noch vor Mauerbau. Im Roman heißt es an einer Stelle, die Frage, warum gehst du nicht in den Westen, heißt richtiger, warum bleibst du hier? Zu lesen ist dieser Roman, nicht der erste geschriebene, aber der erste veröffentlichte des 1934 geborenen Jonsson. Zu lesen ist dieser Roman nicht ganz einfach, denn Uwe Jonsson sah sich als Herr über Sprache und Zeichensetzung. Er ließ die Realitäten auch auf der Ebene der Sprache zusammenfließen. Radio- und Podcast-Hörer haben es da einfacher, denn Gerd Haukes sehr kluge Lesung macht es einem leicht, den Gedankengängen und Spielen zu folgen. Sie hören ihn heute und bis zum 14. November als klassische Lesung um das Datum des Mauerfalls, den 9. November herum. Natürlich eine Lesung, die uns klanglich ins Norddeutsche führt, dahin, wo Jonsson herkam und wo Jakob und Gesine und Crespal und wie sie alle heißen, mit der Zeit zurechtkommen müssen. Und mit der Stasi. Gesine Crespal können Jonsson-Lesende dann in dem Romanzyklus die Jahrestage wieder treffen. Aber soweit ist es noch nicht. In diesem Buch geht es darum, warum ausgerechnet Jakob, der doch wusste, wie man Zugverkehr einschätzen muss, unter die Räder der Geschichte kam. Gerd Hauke liest »Mutmaßungen über Jakob« von Uwe Jonsson. Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Aber er ist doch immer quer über die Rangiergleise und die Ausfahrt gegangen. Warum? Außen auf der anderen Seite um den ganzen Bahnhof bis zum Straßenübergang hätte eine halbe Stunde länger gebraucht bis zur Straßenbahn. Und er war 7 Jahre bei der Eisenbahn. Nun sieh dir mal das Wetter an. So ein November. Kannst keine 10 Schritt weit sehen vor Nebel. Besonders am Morgen. Und das war doch morgen und alles so glatt. Da kann einer leicht ausrutschen. So ein Krümel-Rangierlok ist dann beinahe gar nicht zu hören. Sehen kannst du noch weniger. Jakob war 7 Jahre bei der Eisenbahn, will ich dir sagen. Und wenn irgendwo sich was gerührt hat, was auf Schienen fahren konnte, dann hat er das wohl genau gehört. Unterhalb des hohen, großglasäugigen Stellwerkturms kam eine Gestalt quer über das trübe, dunstige Gleisfeld gegangen, stieg sicher und achtlos über die Schienen, eine Schiene nach der anderen, stand still unter einem grün leuchtenden Signalmast, wurde verdeckt von der Donnerwand eines ausfahrenden Schnellzuges, bewegte sich wieder. In der langsamen, stetigen Aufrechtheit des Ganges war vielleicht Jakob zu erkennen. Er hatte die Hände in den Manteltaschen und schien geraden Nackens die Fahrten auf den Gleisen zu beachten. Je mehr er unter seinen Turm kam, verdunsteten seine Umrisse zwischen den finster massigen Ungeheuern von Güterzugwagen und kurzatmigen Lokomotiven, die träge, ruckweise kriechend den dünnen, schrillen Pfiffen der Rangierer gehorchten. im Nebel des frühen Morgens auf den nass verschmierten Gleisen. Wenn einer, dann er. Hat er mir doch selbst erklärt. So mit Physik und Formel lernt einer ja tüchtig was zu in 7 Jahren. Und er sagt zu mir, bloß stehen bleiben, wenn du was kommen siehst. Kann noch so weit weg sein. Wenn der Zug im Kommen ist, ist er da, hat er gesagt. Wird er auch bei Nebel gewusst haben. Eine Stunde vorher haben sie aber einen Rangierer zerquetscht am Ablaufberg. Der wird das auch gewusst haben. Deswegen waren sie ja so aufgeregt. Wenn sie auch gleich wieder Worte gefunden haben von tragischem Unglücksfall und Verdienste beim Aufbau des Sozialismus und ehrendes Andenken bewahren. Der sich das aus den Fingern gesogen hat, weiß es gewiss besser. Wär schon einer. Frag doch mal auf diesem ganzen verdammten Bahnhof, ob einer jetzt noch im November Ausreiseerlaubnis nach Westdeutschland gekriegt hat. Und Jakob ist am selben Morgen erst mit einem Interzonenzug zurückgekommen. Denk dir mal, bei wem er war. Kressball, wenn du den kennst. Der hat eine Tochter. Mein Vater war 68 Jahre alt in diesem Herbst und lebte allein in dem Wind, der grau und rau vom Meer ins Land einfiel. Hinweg über ihn und sein Haus. Heinrich Kressball war ein mächtiger, breiter Mann, von schweren, langsamen Bewegungen. Sein Kopf war ein verwitterter alter Turm unter kurzen, grauen, scheitellosen Haaren. Seine Frau war tot seit 18 Jahren. Er entbehrte seine Tochter. In seiner Werkstatt stand wenig Arbeit an den Wänden. Er hatte das Schild seines Handwerks schon lange von der Haustür genommen. Gelegentlich für das Landesmuseum besserte er kostbare Möbel aus und für Leute, die sich seinen Namen weitersagten. Er ging viel über Land in Manchester-Zeug und langen Stiefeln. Da suchte er nach alten Truhen und Bauernschränken. Manchmal hielten Pferdefuhrwerke vor seinem Haus mit Stücken, die ihm hineingetragen wurden. Später kamen Autos aus den großen Städten und fuhren das sattbraune, kunstreich gefügte Holz mit den stumpf glänzenden Zierbeschlägen davon in die Fremde. So erhielt er sein Leben. Steuererklärung in Ordnung, Bankkonto bescheiden, passend zu den Ausgaben in einer abgelegenen kleinen Stadt. Kein Verdacht auf ungesetzliche Einkünfte. 68 Jahre alt, Kunsttischler, wohne auf die Jericho-Ziegeleistraße. Ich konnte und konnte mir nicht denken, was das Referat militärische Spionageabwehr mit dem gewinnen wollte. Diese Berichte von der Dienststelle Jericho, quengelig, meistens private Anzeigen, hat dies gesagt, hat das zu verstehen gegeben, hat öffentlich im Krug von Jericho, glaube nicht, dass da im Krug öffentlich bedeutet, die kennen sich doch alle, naja. Öffentlich im Krug das Lied gesungen von dem Hund, der in die Küche kam, der schiss dort auf ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund zu Brei. Da kamen die Hunde zusammen und lobten sehr den Koch und schrieben, auf den Grabstein geschissen hat er doch. Dann kam der Hund wieder in die Küche und das habe ich jetzt vergessen. Und ja, ich verstehe schon. Was schreiben die nun auf? Geben wir ernstlich zu bedenken. Die scheinen zu meinen, die Agenten hätten Vereinslieder. Nächstens wollen sie vielleicht amtliche Abzeichen einführen. Hundefänger. Darüber ärgern die sich. Darüber ärgern sich noch ganz andere Leute. Die lassen Kressball lieber den gemütlichen Lebensabend. Bis ich sah, er hatte eine Tochter. Geboren 1933, Oberschule in Jericho, Studium der Anglistik in Leipzig, Dolmetscherschule Frankfurt am Main. Am Main. Und seit Anfang des Jahres, aber das hatten nicht die in Jericho gemerkt, denn Kressball wird es ihnen nicht erzählt haben. The NATO Headquarters. Ich blätterte noch die anderen Vorschläge durch, konnte mit keinem so recht warm werden. Alle so schnurgerade Röntgenarbeit, kurz gesagt stur. Und gegen Mittag fuhr ich zurück zur MSA und ließ mich melden bei Lagin und legte ihm die Mappe hin. Wenn schon, dann will ich was davon haben. Ah, Galubuschka, sagte er. Er hatte alles im Kopf, tolles Gedächtnis, bat mich um Vortrag. Ich hielt ihm Vortrag. Er hielt mir Vortrag. Verabredung. Eto ujasno. Verabredung, Zusammenfassung. Ich sagte noch, Jesli Anna Ostavajetsja Galubko na Krizje. Er verstand es nicht gleich. Die haben dafür eine andere Fassung. Dann lachte er. Luce Vadabeja, sagte er. Er war sehr nett, gar nicht förmlich. Immerhin war es ein Einzelgängerauftrag. Die Taube auf dem Dach. Den Abend verbrachte ich noch zu Hause, war aber ziemlich in Gedanken, manchmal auch unruhig. Schließlich war die vorige Aktion gute Arbeit, dafür haben sie mich ja befördert und Freistellung zur besonderen Verwendung ist letzten Endes noch eine Beförderung. Musste es nun aber gleich die sein? Wie konnte Kressball dann noch solche Lieder singen? Ich kann auch wieder runterbefördert werden, dabei bleibt es nicht. Der Ärger wegen des Kindes. Ich sehe ein, dass meine Tochter schlafen muss um 20 Uhr, sie ist 2 Jahre alt, ich sehe das ein. Aber ich habe sie doch auch nur ein bisschen angehoben zum Abschied. Also gut. Um Mitternacht ging ich runter auf die Straße, Hänschen las in seiner ewigen technischen Fernschule und gähnte, dass ich es sehen sollte. Beim Anlassen sagte er, der Urlaub hätte länger dauern dürfen. Und ich sagte, in Jericho ist ein Badestrand. Das war aber so um den 7. Oktober. Da fühlte ich mich wieder wohl. Das wollen wir doch mal sehen. Das war Anfang Oktober und Herbst und wir fuhren die ganze Nacht weg aus Berlin nach unten und der Himmel wurde immer größer, immer weißer. Da stand der Kirchturm von Jericho ziemlich bescheiden hinter dem Berg. Die Hundefänger von Jericho haben die beiden Einfamilienhäuser an der Bahnhofstraße. Trübe, finster, beinahe baufällig. Die Garage dicht daneben. Lediglich ein Schild haben sie noch nicht angebracht. Ich wies mich aus, als Herr Rolfs ließ ein Zimmer ausräumen für mich und Hänschen. Sie fragten mich nach den Akten von Kressball in der ersten halben Stunde. Die ärgern sich sehr. Die haben keinen Sinn für Musik und Gesang. Aber den Namen habe ich nie gehört und ob sie wohl dachten, die Akten wären inzwischen beim Minister, mag ich leiden. Es ist ein schweres Arbeiten hier, sagten sie. Und ich fragte, wie ist es denn hier mit den Badegelegenheiten? Sie fanden das Wetter zu kalt. Aus dem Jungen, der denkt manchmal zweigleisig, kann was werden. Sie mögen gedacht haben, ich bin ein Staatssekretär in den Ferien. Die Stadt ist nicht so stehen geblieben, wie sie aussieht. Ein Fremder fällt nicht auf, sie haben mir tatsächlich nicht groß nachgesehen und nachgesagt. Die meisten sollen mich für den Buchhalter von Erfassung und Aufkauf gehalten haben, weil sie den so selten zu Gesicht bekommen, sagt Hänschen. Na, wir gingen ein bisschen spazieren, ich habe doch rausgekriegt, wo man zum Strand kommt. Hänschen stand frierend neben meinen Sachen und wollte durchaus nicht ins Wasser und hielt es für ein bisschen ungehörig, dass ich badete. Und abends saßen wir da und schlugen den Dreck von unseren Schuhen. Mit der Zeit besuchte ich ein paar Leute in Jericho und redete mit ihnen über Jericho. Eine hübsche, eine angenehme Stadt, sagte ich. Wie schade, dass man hier nicht bleiben kann. Das fanden sie alle auch. Besonders der Vorsteher des Postamts, ein halsstarr rechtlich denkender Beamter. Wertzeichen werden verkauft ohne Ansehen der Person. Briefe werden gestempelt und ohne Verzug befördert. Als ob ich nicht den Zusteller hätte die Postkarten lesen sehen. Und das Postgeheimnis ist ein Menschenrecht. Was aber ist die Unterschrift eines Staatssekretärs? Siehst du, gegen die Obrigkeit muss man loyal sein. Der ist auch gegen die Faschisten loyal gewesen. Selbstverständlich, Herr Mesewinkel, dass ich nur meinen Namen nicht verwechsle einmal. Am selben Tag, ich wollte gerade zu Hause anrufen, meiner Tochter geht es doch hoffentlich gut, sah ich ihn zum ersten Mal. Kressball. Lang und breit vor der Schaltertheke, das Manchester-Zeug krümpelt um seine Beine, die Jacke weit ausgebeult und fleckig, die Brille. Die Brille hatte sich im Futteral verklemmt. Eigensinnig, Kopf schräg, polkte er daran und sagte, und dann geben's mir noch 20 to 20. Sie schien neu hier und der hiesigen Sprache nicht mächtig. Er versuchte ihr zu erklären, weg für Breif, sagte er. 20 Marken zu 20 Pfennig. Ich konnte ihn mir genau ansehen. Ich war der Nächste in der Reihe. Starkte er wuchtig aus mit seinem großen Rücken, blieb an der Tür stehen und bettete die Brille, muss schon sagen, mit Andacht in das verbogene Blech von Futteral. Moin, sagte er und stampfte um die Kirche zur Ziegelei, stand mit einem an der Ecke, redete. Meinetwegen, sage ich, ich rechne keinem was nach. Ich bin nicht so alt. Aber die Sache des Sozialismus wird siegen und übrig bleiben. Und einfach so in den Tag hinein und raus aus der Republik und hin zum Mittelländischen Meer, das geht nicht. Dazu ist sie zu jung. Wenigstens soll sie mit sich reden lassen. Reden muss man mit jedem. Aber wenn einer Sie mal fragen sollte, aber wenn einer mich fragt, die Angaben zur Personalbeschreibung müssen mal verbessert werden. Gesine, Rufname unterstrichen, Lisbeth Crespal. Naja, der Name ist hier üblich, kommt vor. Lisbeth hat die Mutter geheißen. Lisbeth Crespal, gestorben 1938. Das Grab, dicht bewachsen mit Efeu, nicht eingefriedet. Und da sind sehr aufwendige Gitter in der Nähe. Auf dem Stein nur der Name. Nicht Elisabeth. Nicht der Mädchenname, kein Bibelzitat, kein Kreuz, nur die Lebenszeit. Also, Gesine Lisbeth. Was soll ich mit Größe mittelgroß? Damals, vor 5 Jahren. Augenfarbe grau, das kann nun auch grün sein. Auf der Meldestelle ist es so dämmerig, dass da jeder dunkelgraue Augen hat. Und was haben Sie für Haarfarbe aufgeschrieben? Dunkel. Datum der Geburt, staatliche Zugehörigkeit, besondere Kennzeichen, keine. Ich weiß auch nicht, wie es besser wäre, aber damit kann keiner was anfangen. Das Passbild aus dem feierlichen Muff des Fotografenladens neben dem zweistöckigen Konsumkaufhaus. Neuzeitliche Lichtbildwerkstätte. Guten Tag, Fräulein Crespal, bitte Platz zu nehmen. Schäferpullover bis hoch ans Kinn. Bitte den Kopf etwas mehr schräg, das linke Ohr sitzt zu tief. Wie es sitzt, sitzt es. Und vielleicht etwas freundlicher? Nein, das ist ein Passbild. Oder, das ist ein Passbild. Das Gesicht sehr 18-jährig, Haarfarbe dunkel, vielleicht nicht ganz schwarz, straff rückwärts. Die Haut fest sonnenbraun über den starken Backenknochen. Gleichmütig, ernsthaft, querköpfig blickende Augen, Augenfarbe grau. Gewinnen Sie diese Person. Lea Veschi Sozialisma. Eto Jasno. Die Taube auf dem Dach. Heinrich Crespal hatte seine Tochter an die Haustür gebracht, 8 Jahre lang. Er lehnte am Rahmen und redete sozusagen ein letztes Wort mit ihr. Sie stand vor ihm mit den Händen rücklings und sah ihn nicht an. Sie blickte auf und lachte in ihrem Gesicht. Sie sprang um ihn herum und drohte ihm und wies ihn zurecht. Sie ging neben ihm zur Bordkante und sah ihn noch einmal kurz an und nickte, bevor sie an der sowjetischen Stadtkommandantur entlang zur Schule ging und später zum Bahnhof. Und Crespal stand mächtig vor seinem Haus und ragte mit seiner Tabakspfeife vor in die Gegend und brachte das Wetter des jeweiligen Tages in seine Erfahrung. Übrigens sagte er wohl jeden Morgen ungefähr dasselbe. Und als seine Tochter eben begonnen hatte, seine Worte anzunehmen, mit einem höflichen, aufsässigen Knicks, an einigen Wochenenden im Frühling des 4. Jahres der Deutschen Demokratischen Republik, da kam Crespal eines Morgens nicht wie erwartet quer über die Straße in Ilse Papenbrocks Laden wegen der Brötchen für seine Tochter, denn in dieser Nacht war sie nicht geblieben bis zum Frühstück. Überhaupt kaufte Crespal in den nächsten Jahren nur Schwarzbrot. Ilse Papenbrock bekam zu hören, dass seine Tochter auf Reisen gegangen sei. Mit dieser Auskunft hatte sie sich behelfen müssen, auch 3 Jahre und ein halbes. Sollte man denken, dass ein junges Mädchen so lange Zeit ohne väterlichen Schutz die Welt bereiste? Und die Welt war ja groß. Jericho war früher eine Bauernstadt gewesen und zumeist im Eigentum einer einzigen Familie von Adel. Das waren 1001 Haus an der mecklenburgischen Ostseeküste, wohin der Wind grau und rau kam das ganze Jahr. Zum Strand war es 1 Stunde zu gehen, am Bruch entlang und dann zwischen den Feldern. Mit dem Neubau der Ziegelei nach dem faschistischen Krieg und mit der Einrichtung einer Möbelfabrik war mehr Bewegung in die Straßen gekommen. Da schien Herr Rolf sein verspäteter Sommergast zu sein. Dort lebte ein Mann namens Crespal in einem langen, ebenerdigen Haus am Bruch hinter der alten abgebrannten Ziegelei und gegenüber dem eingezäunten Park, in dem die Villa der sowjetischen Kommandantur stand. Gegen Ende des Krieges hatte der Ziegeleibesitzer seine Villa ohne Nachdenken und Ausräumen stehen lassen, aber die beiden Planwagen aus einem zersplitterten pommerschen Treck wendeten ohne Anhalten vor dem offenen herrschaftlichen Tor und blieben auf der Straße stehen vor Crespals Haus. Und weil er nun einmal aus der Tür gekommen war, nahm er die Flüchtlinge auf und verteilte die größere Hälfte seines Hauses unter sie. Er selbst zog mit seiner Tochter in die beiden Zimmer vor der Werkstatt zurück. Lisbeth Crespal war 1938 gestorben. Ihre Tochter war in diesem April 12 Jahre alt. Die hieß Gesine. Von den beiden Familien aus Pommern war die eine weitergezogen nach der Veröffentlichung des Vertrags von Potsdam. Frau Abs aber, die nur mit ihrem Sohn gekommen war auf dem anderen Wagen, hatte hier nun warten wollen, wegen ihres Mannes und wegen der Erlaubnis zur Rückkehr ins Pommernland. Das war abgebrannt, sagen die Kinder in Jericho zu jedem Mai. In diesem Mai konnten sie sich etwas darunter vorstellen und erahnten die Größe der Welt. Im nächsten Jahr verkaufte Frau Abs den Wagen und die Pferde gegen einen Vorrat von Korn und Kartoffeln und ging als Köchin in das Krankenhaus. Sie war auch Köchin in Pommern gewesen, aber auf einem Rittergut. Jakob hatte im ersten Sommer und Herbst mit den Pferden gearbeitet auf den Dörfern um Jericho. Winters in der Stadt fand sich für ihn wenig mehr als der verbotene Schnapshandel mit den siegreichen sowjetischen Streitkräften. Er sah auch Kresball von seinem Handwerk ab. Jakob hatte die Schrift in die Tür der Werkstatt geschnitten, Kresball in Tarsien. Aber als er 18 Jahre alt war, fing er an als Rangierer auf dem Bahnhof von Jericho. Gesine Kresball war zu der Zeit in die Oberschule aufgenommen worden. Auf einen solchen Gedanken für sich kam Jakob nicht. Seine Mutter hielt es überdies für unnütz. Zu der Zeit war Gesine 15 Jahre alt. Sie kam immer noch mit auf seine Wege. Immer noch nahmen sie sich für Geschwister. Dann, mit seiner Arbeit, ging Jakob südlich bis an die Elbe. Und Kresballs Tochter traf sich da mit ihm zwischen zwei Schnellzügen, wenn sie aus ihrem Studium nach Jericho fuhr, zu ihrem Vater und zu Jakobs Mutter an den Wochenenden. Und in einer Nacht, inzwischen kam sie mitten in der Woche nach Jericho und redete in der Küche vor Jakob und seiner Mutter und Heinrich Kresball 2 Stunden lang. Und die hagere, bittergesichtige Frau stand am Tisch mit gekreuzten Armen, gesenkten Kopfes, unbeweglich und schwieg zu jedem Wort von Kresball und nahm wortlos Gesines heftige Gegenrede auf und war doch die Einzige, die gegen Morgen vor der Haustür aufkommen konnte für den Abschied. »Kind, Kind«, sagte sie. Und Kresball vermied diese Anrede in den Briefbüchern, die er seiner Tochter über die Grenze schickte. Denn hinter der Grenze blieb sie, in dem anderen Deutschland. Da dolmetschte sie nun in einem Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte. Und ein für alle Male hatte Gesine Kresball die Mutter Jakobs zu eigen genommen, wie Jakob als den geschenkten großen Bruder. Was kann ein Vater tun für seine Tochter, wenn sie 12 Jahre lang gelebt hat in Jericho als in der Welt? Nun ist der Krieg nach Jericho gekommen. Er kann ihr zureden, aber schon nicht mehr für sie einstehen. Überdies hatte Kresball ihr die Heimlichkeiten erlaubt von vornherein. Sie hockte starr und unzugänglich auf den Stufen der hinteren Tür in der scharfen Sonnenwärme des April und betrachtete grüblerisch die fremde Frau, die auf dem halb abgedeckten Planwagen stand und ihre vernähten Körbe, Säcke, Milchkannen hinunterreichte zu Kresball und bleiben wollte. Das Pommersche Platt spricht sich sehr anders aus als das Mecklenburgische und hat auch eigene Wörter, die verstand sie nicht alle. Und abends, als sie mit Jakob zurückkam vom See hinter dem Bruch, wohin sie die erschöpften, staubigen Pferde geritten hatten, trat sie nur mit Zögern an die Bank unter der Birke und besah schweigend das verhärtete, kummerbedenkliche Gesicht der fremden Frau, bevor sie sagte, gute Nacht auch. Mit eben der geduldigen, schwierigen Freundlichkeit hatte Frau Abs die Höflichkeit Gesines angenommen und beantwortet. Ebenso vorsichtig, hochdeutsch, sagte sie, ja, schlaf gut. Sie war da aber wieder eines Lebens inne geworden, in dem die Kinder früh zu Bett gehen und gut schlafen sollen. Sie hat mir das Essen gekocht und hat mir gezeigt, wie man es machen muss mit dem Haar. Sie hat mir geholfen in der Fremde. Ich weiß den Abend, an dem ich die Hände auf dem Rücken behielt. Gesine, sagte sie, berührte leicht und höflich meine Schulter mit ihrer rauen, harten Hand. Ich weiß ihr halblautes, schleuniges Reden, ich weiß ihr Gesicht. Das ist lang und knochig und in den schmalen, trockenen Augen schon sehr entlegen zum Alter hin. Ich habe eine Mutter gehabt, alle Zeit. Seit Gesine und Jakob aus Kresballs Hause waren in der Welt, lebte Frau Abs für sich allein. Kresball wartete sein Leben ab. Niemand konnte aufkommen für seine Umstände. »Öde ist weit weg«, pflegte sie zu sagen, wenn Kresball abends in die Küche kam mit einem Brief von jenseits der Grenze. Oft war ein Blatt ausführlich und besonders für sie eingelegt. Sie wusste keine Antwort. Sie konnte für Gesine nichts mehr tun. Sie saß still am Tisch und hatte die Hände im Schoß und trug Crespal dies und das auf für seine Tochter. Aber auch dann erhob sie sich bald und begann ihren bekümmerten, einsamen Abend auf der anderen Seite des Flurs. Jakob schrieb ihr nicht oft, seine Besuche waren spärlich im Jahr. Mit Jakob saß sie länger bei Crespal und verbarg auch ihr Wohlwollen weniger unversöhnlich. An solchen Abenden war manchmal das Gesicht ihrer Mädchenzeit zu ahnen und augenfällig. In Wirklichkeit war ihr Einverständnis in dieser Hausgenossenschaft ohne Bedenken gewesen seit dem ersten Abend vor der hinteren Tür. War ihr Leben wieder versichert in der menschlichen Gewohnheit nach dem Treck aus dem Krieg, wie in einer neu erworbenen Heimat, wo sie für ein Mädchen hatte sorgen können. Dessen wurde sie inne, als eines Abends in Jakobs Oktober ein Herr namens Rolfs auf sie gewartet hatte vor dem Kücheneingang des Krankenhauses und ein vertraulich angelegentliches Gespräch begann mit ihr über den Sozialismus und über die Kriegslust der abendländischen Kapitalisten und über die Vorzüge oder Nachteile des einen oder anderen, wie sie sich auf jedes Leben auswirken, etwa auf das Leben der Familie Crespal, die ja leider kaum noch eine Familie sei, denn die einzige Tochter war ja wohl abwesend und Frau Ab sei sozusagen mütterlich für sie aufgekommen. Und sie sagte, nein, sagte sie, und stritt es rundweg ab, mir ins Gesicht. Und jeder in dieser Stadt kann mir erzählen, wie sie mit ihr an den Strand gegangen ist und dass sie gewartet hat am Bahnhof und dass sie durch die Stadt gegangen sind, gleich Mutter und Tochter. Einmal im Jahr verreist sie, und wohin? Zu der Absenderin jener Briefe, von denen ich einen gelesen habe. Der anfängt ohne Anrede, aber ich habe an dich gedacht den ganzen Morgen, als ich. Und nun nein und gar nichts. Sie hat nur gewohnt in dem Haus und hat nichts zu tun mit der Familie Crespal, sagt sie. Und sagt mir das mit einer Ruhe, so dass ich sagte, ich hätte mich wohl geirrt und nichts für ungut. Sie hat überhaupt nichts weiter begriffen, als dass ich nach dem Mädchen gefragt habe. Und wenn ich irren kann, frage ich sie nicht noch einmal. Gut, sage ich. Ich kann solche Ruhe mit flatterndem Blick und heimlich zitternden Händen nicht vertragen. Ich bin nicht so alt. Ich mag nicht sehen, wie einer aus Not lügt. Es wäre nicht gut gegangen. Und ich sage zu Hänschen, na, wenn wir heute mal beide baden gehen. Ihm ist das Wasser zu kalt. Ich sage, dann wollen wir wieder wegfahren. Dann wollen wir an die Elbe. In diesem Herbst war Jakob 28 Jahre alt und er hatte noch in keinem den Oktober so als eine Zeit erlebt. Die Minuten seiner Arbeit musste er sparsam ausnutzen und umsichtig bedenken. Er kannte jede einzelne. Das Papier auf der schrägen Tischplatte vor ihm war eingeteilt nach senkrechten und waagerechten Linien für das zeitliche und räumliche Nacheinander der planmäßigen und der unregelmäßigen Vorkommnisse. Er verzeichnete darin mit seinen verschiedenen Stiften die Bewegung der Eisenbahnzüge auf seiner Strecke von Blockstelle zu Blockstelle und von Minute zu Minute. Aber eigentlich nahm er von dem berühmten Wechsel der Jahreszeiten nur die unterschiedliche Helligkeit wahr. Am Ende machten die Minuten keinen Tag aus, sondern einen Fahrplan. In diesem Herbst nun, wie ich sage, fiel ihm die Zeit nicht erst wieder ein, wenn er die Tür verschlossen hatte vor den Gleisbildern, dem Mikrofon, den Lautsprechern, den Telefonen und den langen glänzenden Flur hinunterging, unter den kalten weißen Strahlen der Leuchtstäbe bis zum Treppenhaus, das nach außen hin offen war und ihm den Unterschied des Lichtes an die Augen brachte. Unter dem anderen Licht stand die Trübnis der kahlen Industriegasse. Auf dem Fabrikhof kreischten und polterten die Kräne über dem hoch aufgewälzten Schrottgewölle. Auf den schnellen Elektrokarren schepperte die Last unter heftigen Bremsrucken. Schaufenster waren weiß und grün erleuchtet. An der Haltestelle der Straßenbahn standen Menschen unbehaglich in der windigen Feuchte vor den berußten, öden Mauern in der Dämmerung. Er vergaß es nicht über seine Arbeit. Aus den breiten Fenstern des hohen, fahlroten Turms am Rangierbahnhof sah er die verschlungenen Gleisstränge bis zur Elbebrücke. Klein und schnell rollten die schweren Züge unter ihm. Die Rangierbrigaden schoben und zogen das weite Feld einzelner Wagen und Wagengruppen zu langen Zügen zusammen, mit Laufen und Pfeifen und hin und her neben der kurzen, breiten Maschine. Aus den Hallen sprang Hammerlärm, dünn und scharf in das dicke Fauchen von Dampf. Über die Elbe aber, zwischen den Masten und Drähten der elektrischen Sprechleitung, lief seine Strecke weit hinter den nebelweichen Horizont immer an der Westgrenze des Staates entlang. Die Anlage der Gleise zwischen den Blockstellen und Meldestationen und Bahnhöfen hing als abgekürzte, stilisierte Blaupause vor ihm über den Lautsprechern, und wenn von irgendwo aus der weiten Ebene ein Zug angemeldet und abgefragt wurde von der dienstlichen Formelsprache der entfernten Stimmen, erdachte Jakob sich den Anblick des unsichtbaren Bahnhofs und die Signale vor dem Zug, der für ihn eine Chiffre war aus Kennbuchstaben und einer Nummer, und er wusste nach der Zeit und nach Kilometern, wo der Zug stand im Fahrplan und wo er tatsächlich stand. Sich selbst und jedermann im Wege. Der Verspätete ist gleich im Unrecht. Dann hob er den Handfrist auf einen von den Schaltknöpfen seitlich und sagte dem Mikrofon, wie er es haben wollte. Dann schaltete er die Leitung wieder um. Endlich die Stimme des Fahrdienstleiters FDL, der in der Ferne saß, über seinen Bahnhof sehend, sprach und erklärte, was Jakob sich vorstellte in der Entlegenheit auf seinem Turm. Ein Güterzug von 120 Achsen mit Kies, Schnittholz, Braunkohle, Rundfunkapparaten, Schiffsmotoren, Panzern, ein DG, vielleicht 1204, zog sich hinein auf das zweite Gleis unter den redenden FDL. Die Signale am Ausgang des Bahnhofs tauschten ihre Stellung. Auf dem Hauptgleis trampelte der Schnellzug vorüber, den Jakob vor einer halben Stunde, Uhrzeit 14.07, hatte unter sich auslaufen sehen und den die Nachrichten aus den Lautsprechern wieder zusammensetzten auf seinem Bildblatt zu einem dicken schwarzen Strich in schräger Richtung abwärts aus den durchfahrenen Betriebsstellen und den vergangenen Zeiteinheiten heraus. In diesem Herbst verstrickten der Mangel an Kohle und der schadhafte Zustand vieler Betriebseinrichtungen den Fahrdienst ungleich verspätet in das Netz aus Planzeiten und Fahrstrecken. Und oben in dem mächtigen Turm saßen die Dispatcher mürrisch und überreizt vor den Lautsprechern, denn am Ende waren alle Strecken verfilzt und verknotet mit wartenden, überfälligen Zügen, sodass kein Stück des Fahrplans mehr zum anderen stimmte und jede Schicht so verworren aufhörte, wie sie begonnen hatte. Überdies war jede Entscheidung eine Frage des staatlichen Gewissens. Keine Antwort ergab ein Gleichgewicht. Jede machte mit Notwendigkeit den schuldig, der sich hierauf hatte einlassen müssen von Berufs wegen. Jakob indessen hielt sich ziemlich lange in seiner Geduld. Er lehnte gewissenhaft und mit einer Art von Gleichmut rückwärts in seinem Stuhl vor der Arbeit, hielt seinen langen schwarzen Kopf versöhnlich überlegsam schräg und sah in seinem verengten, abwesenden Blick in der Ebene all die Bewegungen geschehen, die seine zögernde, tiefe Stimme mit dem Mikrofon besprach. »Nein, ich nicht. Du vielleicht«, sagte er. »Es kommt vom Rauchen, unsere volkseigene Zigarettenindustrie. Red ihm zu, davon kann sie nicht platzen, deine Ausfahrt. Ach was, er soll sich keinen Fleck ins Hemd machen.« Und manchmal nickte er, als sei der Mitredner am anderen Ende der Leitung vor ihm leibhaftig. Jedes Ereignis zog einen borstigen Schwanz wechselseitig bedingter Abhängigkeiten hinter sich. Die Voraussicht war im eigenen Gebiet unsicher geworden. Einmal erreichte Pünktlichkeit wurde vielleicht verdorben von den Unregelmäßigkeiten, die der angrenzende Dispatchbezirk mit Aufatmen und Bedauern an den Turm übergab. Wenn das Geschlingen sehr unentwirrbar und überall voller Kletten schien, nickte Jakob aber auch und erhob schweigend seine Mundwinkel und sah eher mit Neugierde nach, ob in den Minutenspalten nicht vielleicht doch noch eine Zugfahrt unterzubringen war, als dünner, unterbrochener Blaustrich. Das Signal Grün gab die Fahrt frei. Der allgemeine Wettbewerb hieß der der grünen Strecke. Pünktlichkeit und Verspätung wurden hinterher verteilt als Punkte von Plus und Minus. Viele Pluspunkte waren Prämien wert. Aber die zahlreichen Rundschreiben des Ministeriums und die Kampfaufrufe der regierenden Partei meinten oder wussten kaum mehr als den Plan. Jakob indessen hatte zu tun, dass er bei dieser beschwerten Art von Betrieb den Plan überhaupt im Gedächtnis behielt. Übereinander gelegt und durchsichtig hätten Planblatt und Betriebsblatt ausgesehen, nicht wie zwei ähnliche, sondern mehr wie ein nördliches und ein südliches Sternensystem ineinander, sagten die Dispatcher in diesem Herbst. Jakob war nicht der Einzige, der die hektografierten Blätter auf der brauchbaren Rückseite mit Notizen des Dienstes beschrieb. Er war vor 7 Jahren als Rangierer zur Deutschen Reichsbahn gekommen, in einer geringfügigen Stadt an der mecklenburgischen Ostseeküste. Er hatte gearbeitet als Gehilfe und Sekretär und Assistent auf den meisten Betriebsstellen seiner heutigen Direktion um die nördliche Elbe, so kannte er in seinem Dienst viele Leute. Alle sagten Jakob zu ihm und du. Er war aber nun Inspektor. Dies mochte sein, weil er sich so geduldig mit jedem benehmen konnte. Auf den Bildern im Schaukasten der Sportgemeinschaft Lokomotive stand er ohne namhaften Unterschied zwischen dem Linksaußen und dem Mittelläufer der Handballmannschaft 1 und war auch in den fotografischen Aufnahmen von der Entrümmerung der Ruinen in der Stadt und überall so groß und festschultrig, ruhig anzusehen, dass der Betrachter doch gleich dachte oder sagte, das ist Jakob, der da siehst du, welche so ebenmäßig guckt. Ach, der? Ich meine, er wäre Verteidiger, so wie er aussieht. Ja, du denkst, er kann nicht laufen. Kann er aber. Und nimm ihm den Ball mal weg. Er hat nun seit vielleicht 2 Jahren nicht mehr gespielt. Die ganze Aufregung und Wichtigkeit kann dir überwerden. Und all diese Publikumsmätzchen hat er nie gemocht. So, der Ball kommt auf Mann, er tritt einen Schritt seitwärts und macht einen Satz oder Ratschlagen. Das nicht. Und bei einem Spiel hatte er einen, der ihn wie verrückt abdecken wollte. Du schießt kein Tor, sagt er immer wieder und wurde gar nicht müde bei. Da musst Jakob den Ball loslassen und lachen. Es gibt eben Dinge, die kannst du nicht immer von Neuem anfangen, wenn du das meinst mit Überdruss. Und wann habt ihr denn schon mal Sonntag vor Überstunden? Ja, am Dienst hat es natürlich auch gelegen. Saß hinter verschlossener Tür, ohne sich umzusehen, in seinem Turm und redete in die Welt und verzeichnete die entfernten Geschehnisse, die unablässig dahingingen und auf einem Blatt Papier als technische Kurve zurückblieben, aus der Zeit, die ohne Aufhören verging. Auf dem breiten grauen Fluss schwammen die Schleppzüge dahin unter den flach gespreiteten Rauchschwaden. Die feuchte Luft hing dick und schmutzig über der Stadt. Der Himmel war weiß all den Tag. Gut, sage ich. Aber nach 2 ganzen Tagen sollte man wissen, was man braucht. Was ist also los mit ihm? Keine Ahnung. Was Dispatchen ist, ist mir ungefähr klar. Zentrale Kommandogewalt, Tür verschlossen, Vorzugsrecht auf jeder Telefonleitung, schnell und genau denken, Leistung. Sie sagen alle Mahlzeit, auch auf der Straße, immer zu Überstunden, nervös. Der eine, Bartsch heißt er, ganz hübsch flatterig. Keine Ahnung. Er kann doch nicht bloß Dispatcher sein. Hier ist der Dienstplan, hier seine Zeiten. Stimmt. Fährt vom Dienst nach Hause, schläft, fährt zum Dienst. Wenn es mal länger dauert, waren die Geschäfte zu voll. Einmal ist es der Omnibusfahrplan, dann der Schichtwechsel. Ja, und was macht er von alleine, aus eigenem Willen, meine ich? Man hat doch sonst noch was vor. Sieh dir sein Bankkonto an, kann sein Geld nicht zur Hälfte verbrauchen bei dem Leben. Wie man sich irren kann. Vor einer Woche habe ich ihn sitzen sehen im Krug von Jericho mit Crespal. Das ist weit weg von hier. Und als ich jemand setzen wollte an den Tisch, mussten sie doch gleich bezahlen, was sie getrunken hatten. Als ob es mir noch ankommen könnte auf Crespals Meinung. Wie kam es an auf Jakob? Ich fahre ihm hinterher, ich besehe mir seinen Tageslauf. Und stehe ich beinahe da wie einer von diesen intellektuellen Ochsen vor dem Sozialismus. Oder vielmehr sitze ich hinter Hänschen im Wagen auf der Straßenseite und warte auf die Straßenbahn und darauf, dass Jakob über die Laderampe des Güterbahnhofs kommt. Geht also doch immer quer über. Nebel, was? Wenden wir mal und dann Hänschen rund um die Straßenbahn, sodass ich ihn ansehen kann. Langsam. Fahr schneller. Jetzt kommt er auf die Straße. Siehst du ihn? Guten Tag, Jakob. Er kehrte die durchsichtige Ausweishülle um und zeigte der Schaffnerin die andere Seite. Sie sagte Danke und suchte weiter und nickte mit schnellen, griffsicheren Blicken. Dann stieg sie von der Plattform zum hinteren Ende durch und fragte ihn, ob sie wohl mal vorbei könne, und Jakob drängte sich einen halben Schritt zurück, ohne ein Wort, und ließ sie vorbei. Er betrachtete das lange, blonde, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haar des Mädchens, das an seine Schulter gepresst stand, in der atemlosen Enge des nachmittäglichen Berufsverkehrs. Bei den schweren, sanften Neigungen des Wagens in den Gleiskurven sah er ihr Gesicht. Freundlich, versonnen, unzugänglich, jung und klug, neben seinem festgezwängten Arm. Und die Nähe war ohne Zukunft. Und sein Lebenswandel war offen jedem Einblick. Im Bus später, nachdem er eingekauft hatte, am Markt in den überfüllten, jetzt strahlend hellen Geschäften, saß er vorn auf der Längsbank am Ausstieg und sah sein regloses Spiegelbild rucken auf den beschlagenen Fenstern vor den kurzen, tiefen Stößen der Schlaglöcher. Er legte 2 Groschen in die Hand des Schaffners und sagte 20. Der Schaffner stieß ihm den Fahrschein in die Hand und wiederholte 20 mit seinem maschinenmäßig ansteigenden, abgebrauchten Ton. Er dachte an nichts. Einmal entsann er sich der Studentin unter seiner Schulter und dass das Kind seine Blicke gar nicht beachtet hatte. Nun war das bloße Nebeneinander eine wohlgefällige Erinnerung. Vielleicht aber auch war sein Blick nicht mehr von der auffallenden Art. Er betrachtete die Fahrgäste in dem unmerklichen Verhalten jener ermüdeten Vertrautheit, die schnellen, schmerzlosen Vergessens gewiss ist. Neben ihm klappte die Tür fauchend auf und zu an den Haltestellen. Als der Name seiner Straße ausgerufen war, stand Jakob auf mit seiner Tasche in dem trüben, schwankenden Gehäuse. Der Schaffner klingelte Bescheid in die Fahrerkabine. Durch die aufplatzende Tür aus dem haltenden Wagen stieg Jakob hinunter in die kühle, klarschattige Dunkelheit der Straße zwischen den hohen abendlichen Häusern. Er ging schräg über die Fahrbahn auf die Bordkante zu und trat in den Hausflur. In der Straße blieb eine Weile das Geräusch seiner Schritte auf dem verworfenen Holz der Treppe. Unten war der Wind still. Dann kamen Schritte von der anderen Straßenseite auf den Bürgersteig durch den Hausflur in den Hof. Für die Länge eines Blicks stand eine Gestalt dämmerblassen, aufwärtsgekehrten Gesichtes unter dem Licht, das Jakob eingeschaltet hatte in der Küche. Wieder die Schritte schleifend und seufzend auf dem nassen Pflaster. Wieder der kühle, tiefe Atem stillen Regens. Der Einblick erlernte geduldig die Geschäfte und Bewegungen Jakobs in der Stadt. Und nicht eigennützig war die Beachtung, die ihm nachzugehen begann seit der Mitte des Oktober am Abend, wie in den fahlen, übernächtigen Morgenzeiten der Straßenbahn, wie in den langen Taubengängen seines Diensthauses und seinen Leumund, seinen Lebenswandel in Erfahrung zu bringen suchte. Der Einblick war bedenkenlos und ergriff gierig jede Einzelheit, nur um sie zu wissen, wie einer nachlaufen kann einer unbekannten Geliebten. Doch war er beauftragt, und die Bediensteten, die Lohndiener, legten ihr Benehmen vertauschbar an und übersehbar. Sie vergaßen, was sie wahrnahmen, und zogen aus dem nicht Vorteil noch Belehrung für das eigene Leben. So aus Begegnungen und Nachbarschaften und telefonischen Gesprächen und gleichgültigem Blickwechsel in den Fahrzeugen des städtischen Verkehrs ergaben sich Berichte und Vermutungen. Die nahmen Gestalt an in laufenden Tonbändern und schreibenden Maschinen und in der innigen Atmosphäre des Flüsterns und wurden sortiert und gebündelt und geheftet und in einem fensterlosen Zimmer in einem unauffällig erblindeten Miethaus der nördlichen Vorstadt aufbewahrt für einen Mann, der seinen Namen austauschte vor jedem gegenüber und also schon dem Namen nach keine andere Teilnahme an Jakobs Ergehen verwalten konnte als eine allgemeine und öffentliche. Die Großen des Landes warfen ihr Auge auf Jakob. Und was ist mit Kesperls Tochter? Ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht ist er auch nur ins Flüchtlingslager gefahren, sagt Sabine. Was ich sagen wollte, sagt Sabine, die ist doch im Sommer allein auf Urlaub gefahren. Sie waren doch auseinander. Und es hat einfach aufgehört. Ich habe doch gesehen, wie sie umgegangen sind nachdem. Dann hat sie gesagt, guten Tag, Jakob, und er hat sie freundlich angesehen und hat auch sowas gesagt. Verstehst du? Die mochten sich immer noch, aber die Liebe höret ewig auf. Bei der Deutschen Reichsbahn gab es keine freien Feiertage für die Beschäftigten. Der unablässig erforderte Betrieb erlaubte nur die Zusammenfassung der jeweilig zustehenden Freizeit nach längerer Folge von Dienst und Schlaf und Schicht zu ungefähr 2 vollen Tagen, die als Ruhe bezeichnet wurden. Einmal während einer Ruhe im Oktober fuhr Jakob nach Jericho. Er ging mit seiner Mutter vom Krankenhaus in die Ziegeleistraße. Seine Mutter war still und wohl gelitten, und damals wusste Herr Rohlfs noch nicht mehr, als ihr Fragebogen aus der Abteilung Arbeit der Krankenhausverwaltung ihm sagen konnte. Am Abend saß er mit Kresperl im Krug und ließ ihn reden über den Zustand in der Welt. Sie hatten einen Tisch für sich. Dass sie den einem Dritten dann gleich gänzlich überließen, mochte wirklich Zufall gewesen sein. Dies war die eine Ausnahme im Oktober. Zweimal war er unterwegs in den Gaststätten am Güterbahnhof und am Hafen mit lauter Eisenbahnern. Davon waren bekannt Jöche und Peter Zahn und Wolfgang Bartsch. Der war aber nur einmal dabei und ging früher nach Hause. Jakob trank nicht übermäßig, die Gespräche nahmen sich aus wie innerbetriebliches Gerede. Das wurde später heftiger bei der Besprechung des Behindertendienstes. Dann pflegte Jakob nicht viel zu sagen, er schien zuzusehen. Ging groß und zugänglich reden zwischen den anderen an Straßenbahn und Omnibus, ließ keinen aus beim Abschied. Tschüss denn, bis morgen beim Essen. Komm doch gut nach Hause, werden wir schon. Und was ich sagen wollte, ich ruf dich mal an. Bis morgen also, komm gut nach Hause. Ist ja gleich morgen, gute Nacht auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Er schien nüchtern und unmürrisch zur Arbeit. Und mehr als 4 freie Abende hatte er kaum in 14 Tagen. Herr Rohlfs erfuhr Jakobs regelmäßige Anwesenheiten bei Versammlungen, Sitzungen, Aufbaueinsätzen, aber diese nannte er bei sich nicht Ausnahmen. An einem Abend mitten in der Woche wurde Jakob im Ratskeller gesehen. Mit einer Dame. Die Dame saß fast so groß wie er, nur schmaler, neben ihm, hielt ihr Gesicht vorsichtig und wagemutig frech gegen Jakobs Nachbarschaft. Der sah vor sich hin und nahm all ihre vielen Worte auf mit überlegsamer, fast regloser Heiterkeit. Ihren Tisch hielten viele Gäste unwillkürlich in ihrem Blickfeld, vielleicht weil ihr elegantes, helles Kostüm in der Jahreszeit auffiel und neben Jakobs Uniform und Jakob zumindest seinen Beruf zu erkennen gab und also auch die junge Dame der allgemeinen Betrachtung vertrauter und dem Urteil zugänglich erschien. Wenn du sagen kannst, die mit dem Eisenbahner, so ist es, als kenntest du ihn und also auch sie ein bisschen. Und zum Ansehen war sie ja. Sie war blond, das Haar straff mit einzelnen lichten Locken um ihr sicheres, spottlustiges Gesicht. Das Jackett hing über der Lehne und sie saß weit vorn auf dem Stuhl, der Rock lag ihr dicht und fest auf dem Leib. Als er einmal aufstand, wandte Jakob sich um und sie blieb eine Weile so stehen in seinem Blick. Dann kam das Essen, weiterhin sah ihr Gespräch ebenmäßig aus. Bei einem Vergleich mit den allmählich vorhandenen Bildern wurde das Mädchen als Sabine namhaft. Die frühere Wirtin sagte, sie pflege mit ihren Mietern solche Dinge nicht zu besprechen, soweit sie wisse, sei Herr Abs schon seit dem Frühjahr nicht mehr zu ihr gekommen, dann war Sabine ja ausgezogen. Und wenn sie eine Vermutung äußern dürfe, so werde Herr Abs nachdem kaum noch mit ihr zusammen gewesen sein. Also? Nein. Hierum eben kümmere sie sich ja nicht. Manche Wirtin tue es ja. Jakob saß neben Sabine an einem Pfeiler in dem niedrigen, ausgemalten Gewölbe und legte ihr das Essen vor und bediente sie in allem, fühlte ihre Blicke in seinem Gesicht und fühlte den großen, trägen, wehen Überdruss, den er ihretwegen gern geleugnet hätte. Das Gesicht ist gehorsam und lächelt, aber bewege dich nur so wenig wie immer. Sie schien nicht unruhig. Später vom Ratskeller aus fuhr Jakob in seinen Turm. Sabine verbrachte noch die halbe Nacht in der Tanzbaumelodie hinter dem Rathaus. Übrigens war sie da erwartet worden von einem teuer gekleideten, etwa 40-jährigen Herrn, der sah nicht wie ein Eisenbahner aus. Der Chef des Empfanges sagte, dieser Herr sei von der Chirurgie des städtischen Krankenhauses 2. Nun wollen wir es lassen. Und die Dame komme ihm bekannt vor, irgendwie anders, ja richtig, mit einem Eisenbahner. Sabine arbeitete in der Direktion, der Jakobs Amt unterstellt war, und wurde angerufen aus dem ganzen Gelände von jungen Männern seines Alters, mit dienstlichen Vorwänden. Ein Gespräch mit Jakob war lange nicht bemerkt worden, wie ich ja sage. Also wie denn nun? Nämlich so. Jakobs Stadt war groß, Und auch die Briefe aus den anderen von jenseits der Grenze kamen in großen Haufen herein. Die Postsäcke aus den interterritorialen Schnellzügen fielen plump und schwer auf die elektrischen Karren und wurden davongefahren ins Bahnpostamt. Im zentral verteilenden Postamt der Stadt hoben die Beamten die Postsäcke an den Fußspitzen über die Sortiertische und schütteten die Bündel vor sich hin und warfen sie auseinander. Die Verschnürung wurde aus der festklemmenden Kerbe des hölzernen Blocks gezogen, ein handlicher Briefstapel nach dem anderen schwand ausgelesen in die Fächer der einzelnen Zustellbezirke, neue Bündel stapelten sich für die Weiterleitung in die dem Amte unterstellten Landgemeinden. Die gelben, vergitterten Wagen kamen in kurzen Abständen über die Brücke gefahren. Morgens und mittags waren die Zustellfächer prallvoll. Regelmäßig, und so in einer Nacht im Oktober, wurden manche Bezirke, je nach Weisung des Leiters für die Abteilung Zustellung, der Weisung hatte, abermals durchsucht. Nun kamen 4 ausgesonderte Briefe in einem amtlich bestempelten und verklammerten Steifumschlag abhanden und versäumten ihre Ankunft am nächsten Morgen. Auf Gesines großes gelbes Kuvert hatte die italienische Post eine Bekanntmachung gestempelt hinsichtlich der Verteidigung sämtlicher atlantischer Ufer durch die siegreichen amerikanischen Streitkräfte. Jakobs Name und Wohnung waren mit der Maschine geschrieben, den Absender hatte sie nicht verzeichnet. Als dem Klebrand warm wurde, warf er sich krümplich auf und gab den Brief frei. Der Umschlag wurde getrocknet und gepresst und durchleuchtet. Der Inhalt bestand aus 40 unverzollten Zigaretten der Marke Philip Morris und einer schriftlichen Mitteilung. Die Zigaretten waren zu gleichen Teilen von je 20 Stück gepackt, die waren eingewickelt in ein Blatt Papier aus einer amerikanischen Familienzeitschrift, auf dessen einer Seite das Reisen mit Flugzeugen einer bestimmten Bauart und auf dessen anderer Seite eine Filmschauspielerin angepriesen waren. Das Papier der schriftlichen Mitteilung war bedruckt mit Namen und geschäftlicher Bewandtnis einer mittleren Pension in Taormina auf Sizilien. Unter diesen Kopf waren von Hand 9 Zeilen geschrieben. Das wurde fotografisch kopiert. Am frühen Vormittag noch kam Jakobs Brief mit einem anderen zurück in den Sortierschrank. Zu Hause nachmittags fand er einen Brief von Gesine mit 40 Philip Morris. Das Einwickelpapier benutzte er für die Brote, die er in die Nachtschicht mitnahm, und Wolfgang Bartsch merkte nach dem dritten Einzug doch noch, dass Jakobs übliche Zigaretten anders schmeckten. »Lässt du dir die von Parsch mitbringen?«, fragte er. Parsch war ein Zugführer, mit dem Jakob umging. »Nein«, sagte Jakob, »die schickt uns das Ministerium.« Und Herr Rolfs hielt das feste, elastische Fotopapier straff und las zu mehreren Malen, was sie geschrieben hatte, in ihren großen, ungebrochen, runden, scharf unten ausfahrenden Zügen. In einer Tulpenschrift, mit der sehr blauen Tinte einer Hotelpension auf Sizilien, im Angesicht des mittelländischen Meeres. »Lieber Jakob, ich treibe mich um in der Welt. Bei Regen sieht die Gegend aus wie die Rehberge. Keiner hat einen Schirm wie mein alter Vater, den ich ehren soll, und du sollst ihn grüßen und gedenke deiner dich liebenden halben Schwester Gesine Crespal. Ich bedanke dir deinen langen Brief über das Brückenbauen.« Losgelassen schnappte der Brief sich zu einer Rolle zusammen, die Herr Rolfs unter die Bügel des Ordners für die Taube auf dem Dach steckte, während er in seinem Gedächtnis behielt das etwas teigige Aussehen der Schrift in der Kopie und nun für immer unveränderlich das verjährte Passbild Gesine Crespals aus den Archiven der verwaltenden Polizei von Jericho. Uwe Jonsson, Mutmaßungen über Jakob. Erster Teil, gelesen von Gerd Hauke. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks von 1984.